Hast du je gehört von dem Kreuzesstamm, wo Jesus litt und starb? Deine Schuld bezahlt mit dem teuren Blut, das floss von seiner Seite. Er starb und sein Herz brach am Kreuz für dich. Zerbrochenen Herzens er starb. O brach am Kreuz für dich. Hast du je gehört, wie die Dornenkron sie drückten sein Haupt, wie er flehte, Vater, vergib auch jetzt, sie wissen nicht, was sie tun. Er starb und sein Herz brach am Kreuz für dich, zerbrochenen Herzens er starb. O tiefe Liebe für dich, für mich, sein Herz brach am Kreuz. Hast du je gehört, wie in Qual er schrie und starb auf Golgatha? Hast du je gesagt, hab Dank, dass dein Leben du gabst für mich? Er starb und sein Herz brach am Kreuz für dich, zerbrochenen Herzens er starb.